Luigi, Schatten, Schneeglöckchen, Operation Clandestine, Atombomben über LA, Josh, Ricky, Josie, Ricky, wir sind die CIA. Die Nacht liegt schwer auf der Stadt, Luigi droht, was niemand erahnt hat. Atombomben schweben über LA, die Welt hält den Atem, es tut so weh. Josh, Ricky steht, Josie an seiner Seite, CIA, Zwillinge bereit für den Fight. Wir spüren die Angst, wir spüren das Leid, doch Liebe ist stärker, sie bleibt uns geweiht. Wir sind die CIA, wir sind die LAD, wir sind die Stimme derer, die im Dunkel schreien, die Schatten von Operation Schneeglöckchen. Trotzen dem Tod. Josh, Ricky hält, Josie gibt Kraft, CIA, Zwillinge, die Hoffnung erschafft. Wir tragen das Leid, wir tragen es fort, im Beat dieser Nacht an diesem Ort. Wir sind bei CIA, Atom. Wir sind die CIA, wir stehen vereint mit allen.